Verehrte Hörer, auf NDR 3 begrüßen wir Sie nun wieder zu unserem Hörspielabend. Mit dem Werkstattbeitrag von Jean-Paul Görgen, der den Titel trägt »Auf der Suche nach dem Eigenkunstwerk im Rundfunk«, möchten wir noch einmal ein besonders interessantes Kapitel Rundfunk- und Hörspielgeschichte beleuchten. Im Mittelpunkt steht das Alexanderplatz-Hörspiel von Alfred Döblin, das uns in einer Schallplattenaufnahme aus dem Jahr 1930 erhalten geblieben ist. Diese Aufnahme senden wir am kommenden Sonnabend an dieser Stelle. Vor etwa 3 Jahren war Heinz Schwitzke, dem ehemaligen Leiter der NDR-Hörspielredaktion, der Nachweis gelungen, dass Alfred Döblins Hörspiel an jenem 30. September 1930, der bis dahin als Tag der Ursendung angenommen worden war, gar nicht zur Sendung gelangte. Für die Absetzung des Stückes hatte Schwitzke vornehmlich politische Gründe ermittelt. In seiner Hörspielwerkstatt belegt nun Jean-Paul Görgen mit neuem Material, dass es für die Absetzung ein ganzes Bündel von Ursachen gegeben hat und kommt zu einer ganz neuen Einordnung der erhalten gebliebenen Plattenfassung. Ausgangspunkt sind für Görgen die damals vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Konservierung von Tonaufnahmen und ihre Konsequenzen für die künstlerische Produktion, für das Eigenkunstwerk im Rundfunk, wie es der damalige Intendant der Berliner Funkstunde, Hans Flesch, nannte, der ganz persönlich in dieser Phase des neuen Mediums Radio intensiv an der Erkundung von dessen künstlerischen Ausdrucksformen beteiligt war. In einer Zeit, als sich die Vereinnahmung des Rundfunks durch die Nationalsozialisten in ersten Pressionsversuchen bereits ankündigte. Hören Sie nun von Jean-Paul Görgen »Die Suche nach dem Eigenkunstwerk im Rundfunk«, eine Hörspielwerkstatt zur Entstehung von Alfred Döblins Alexanderplatz-Hörspiel. Realisation Waltraud Heise. Außer der alten Aufzeichnung des Döblin-Hörspiels, die Sie, wie bereits angekündigt, am kommenden Sonnabend hören können, senden wir am Donnerstag, dem 23. Oktober auf NDR 1 um 20.15 Uhr Wolfgang Weihrauchs Bearbeitung desselben Stoffes. »26. April 1930. In Berlin ist der Verband deutscher Rundfunkkritiker zu einer Tagung zusammengekommen. Der Intendant der Berliner Funkstunde, Dr. Hans Flesch, nutzt diese Gelegenheit, um die Sommerpläne der Funkstunde bekannt zu geben. Er kündigt unter anderem auch 3 Hörspiele an, die nicht nur aus der Rückschau vielversprechend klingen und die nie realisiert wurden. Leider ist die Ansprache des Berliner Intendanten nicht im Original überliefert. Die zahlreichen Berichte in den Rundfunkzeitschriften und in der Tagespresse stimmen jedoch überein und ergänzen sich. Das erste Projekt zitiert nach Funk, die Wochenschrift des Funkwesens, Heft 18 vom 2. Mai 1930. Die Großstadt Berlin wird in einem Rundfunkstück auf Schallplatten, die an Ort und Stelle aufgenommen worden sind, geschildert werden. Über das zweite Projekt berichtet der Deutsche Rundfunk, ebenfalls vom 2. Mai 1930. Weiter ist es der Funkstunde gelungen, Georg Kaiser zu veranlassen, in ihrem Auftrag ein reines Hörspiel zu schreiben. Und das dritte Projekt zitiert nach der Funkhandel, Fachblatt für den gesamten Radiohandel vom 3. Mai 1930. Außerordentlich wichtig und interessant wird die am 30. Mai stattfindende Uraufführung des dramatisierten Romans Alexanderplatz werden, die der Autor Döblin selbst geschaffen hat. Aber keine dieser 3 Ankündigungen ist je realisiert worden. Weder das Rundfunkstück auf Schallplatten noch Georg Kaisers reines Hörspiel und auch Alfred Döblins Hörspiel nach seinem Roman Berlin Alexanderplatz ist nicht wie geplant zustande gekommen. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Das erste gescheiterte Hörspielprojekt der Berliner Funkstunde aus dem Jahre 1930, ein reines Hörspiel von Georg Kaiser. Der Erfolg des Dramatikers Georg Kaiser hatte auch vor dem Rundfunk nicht Halt gemacht. Viele seiner Werke wurden entweder als Theaterinszenierung übertragen oder als Hörspielbearbeitung gesendet. Gas 1, Mississippi, Flucht nach Venedig, Der mutige Seefahrer, um nur einige zu nennen, sowie das Revue-Stück 2 Krawatten. Die Musik zu diesem Stück komponierte Mischa Spoljanski. Hier eine Industrieaufnahme von Orchestrola, Plattennummer 5048. Die Ankündigung des Berliner Funkintendanten Georg Kaiser für das Hörspiel gewonnen zu haben, wird von den Rundfunkkritikern durchweg begrüßt. Die Programmzeitschrift Die Sendung kommentiert Kaisers Pläne für ein reines Hörspiel. Darauf darf man besonders gespannt sein, denn Kaiser gilt als einer der wenigen deutschen Autoren, die das Mittel der Sprache bis in die allerfeinsten Nuancen beherrscht. In der Tat hätte ein von Georg Kaiser eigens für den Rundfunk geschriebenes dramatisches Werk, denn nichts anderes, bedeutet ja der Ausdruck reines Hörspiel, neugierig gemacht. Das Stichwort heißt Montage. So wie Georg Kaiser in seinem Stück Nebeneinander drei Handlungsstränge darstellt, die innerlich aufs Engste zusammenhängen, ohne sich jedoch unmittelbar zu berühren, so hätte diese Technik der Parallelmontage dem damaligen Hörspiel neue Wege zeigen können. Die Bestrebungen von Hans Flesch gingen dahin, bedeutende Schriftsteller für das noch junge Medium Rundfunk zu gewinnen, für Lesungen, Vorträge, Diskussionen und Hörspiele. Die Echtheit der Dichtung war für Hans Flesch eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der rundfunkeigenen Kunstform des Hörspiels. Leider ist Georg Kaisers reines Hörspiel nie realisiert worden. Auch wenn die Rundfunkzeitschriften berichten, Kaisers Hörspiel solle schon demnächst beendet werden, so ist doch wahrscheinlich, dass es nie geschrieben worden ist. Nachfragen bei der Berliner Akademie der Künste, wo sich Kaisers Nachlass befindet, brachten keine Hinweise. Und nach Auskunft von Professor Walter Huder, der Georg Kaisers Werke herausgibt, habe dieser vielfach Stücke versprochen, diese Zusagen jedoch nicht immer eingehalten. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Das zweite gescheiterte Hörspielvorhaben der Berliner Funkstunde vom Sommer 1930, ein Rundfunkstück auf Schallplatten. Die Großstadt Berlin wird in einem Rundfunkstück auf Schallplatten, die an Ort und Stelle aufgenommen worden sind, geschildert werden. So der Bericht der Rundfunkzeitschrift Funk. Am ausführlichsten berichtet die Vossische Zeitung vom 27. April 1930 über dieses Projekt. Bemerkenswert ist doch der Versuch, einen Tag aus dem Leben Berlins auf Schallplatten festzuhalten. Man hört Bruchstücke aus einem Untersuchungsausschuss, aus einem großen politischen Prozess und will versuchen, die Verteidiger, Richter und Angeklagten, die dabei mitwirkten, zu gewinnen und sie historisch getreu die Sätze wiederholen zu lassen, die sie an diesem Tage sprachen. Dann wird man Musik aus einem Restaurant und andere Ausschnitte aus dem vielfältigen Geschehen eines einzigen Tages in Berlin geben. Wie möglicherweise das Berliner Sportpalast-Original Krücke, hier in einer Aufnahme von Triergon, Plattennummer 5896 aus dem Jahre 1930. Guten Abend, meine Herrschaften. Wir statten. Mein Name ist Krücke. Das heißt, das ist ja nicht mein Name, ich heiße bloß so. Und daran ist mein Freund der Kuckuck schuld. Das war nämlich eine Tobak auf dem Nudeltopf. Sie wissen doch, die olle Tretower Ratten waren. Da hatte mein Freund Kuckuck, die anderen sagten Otto Papke zu ihm, bei einem Prämienrennen furchtbar viel Geld gewonnen. Da er nur nicht wusste, wie er sein Mammon verscherbeln würde, fingen wir ihn Schafskopf an. Kuckuck konnte sich das heute leisten, denn er hatte doch die 5 Mark. Er also, ich und der verstorbene Bruno Demke fangen nur an zu kloppen. Aus dem Schafskopf wurde ein Lachs, denn meine Tante, bis wir uns um 4:30 ausgemorschelt hatten. Jetzt will ich nach Hause und kann ich. Meine Krücke ist weg, spurlos futsch. Ich suche und suche und die anderen feixen sich dusselig. Und endlich nach 1,5 Stunden finde ich sie und wissen sie wo? Oben auf der Fahnenstange. Und seitdem hatten sie mal weg mit Krücke. Man muss eben pfiffig im Leben sein. Und dass ich das bin, sollen sie gleich selber beurteilen. Na, so eine Schiebung! Zu Beginn des Rundfunks liefen alle Sendungen original. Der Rundfunk verfügte noch über kein eigenes Verfahren, Schall aufzuzeichnen und zu konservieren. Alles wurde live gesendet, ob Konzert oder Diskussion, ob Reportage oder Hörspiel. Die Hörspiele zum Beispiel wurden in einer speziellen Probenabteilung einstudiert. In der Regel bis zu 10 Stunden. Nach einer Generalprobe wurden sie dann vor den Mikrofonen des Sendestudios aufgeführt und direkt ausgestrahlt. Diese Gleichzeitigkeit von Produktion und Empfang verfestigte sich zu einem der Glaubenssätze des Rundfunks zur Zeit der Weimarer Republik. Aus einer technischen Notwendigkeit wurde ein Tabu, an dem nicht gerüttelt werden durfte, auch dann nicht, als die technischen Möglichkeiten der Schallplattenaufzeichnung zur Verfügung standen. Die Kritiker warnten vor der toten, seelenlosen Tonkonserve. Sie befürchteten die Mumifizierung des Rundfunks, den Verlust seiner Augenblicklichkeit und Lebendigkeit. Durch die Schallplatte würde die Mechanisierung der Kunst noch weiter vorangetrieben werden. Hinter diesen Befürchtungen stand noch die alte Vorstellung vom Rundfunk als einer in alle Wohnstuben getragenen Theateraufführung. Die für das Theater geltende Gleichzeitigkeit von Aufführung und Anteilnahme wurde dogmatisch auf den Rundfunk übertragen. Nun wurden aber bei Direktsendungen auch alle Pannen, Fehler und Versprecher mit übertragen. Die meisten Rundfunkkritiker sahen gerade darin einen Beweis für die Lebendigkeit des Rundfunks. Zur Qualitätsverbesserung zum Beispiel der Hörspiele forderten sie längere und gründlichere Proben. Das aber war ein finanzielles Problem. Schließlich konnte man nicht wochenlang an einem Hörspiel proben, das dann nur ein- oder höchstens zweimal aufgeführt wurde. Hans Flesch hat dieses Problem bereits frühzeitig erkannt und auf die neuen Möglichkeiten der Schallaufzeichnung aufmerksam gemacht. Fleschs Ziel: durch fixierte Sendungen eine höhere Qualität der Rundfunkdarbietungen, vor allem der Hörspiele, zu erreichen. Anfang Juni 1928 war in Wiesbaden der Programmrat der Deutschen Rundfunkgesellschaften zusammengekommen. Hans Flesch, damals noch beim Frankfurter Sender, sprach sich auf dieser Sitzung eindeutig für die Einführung der Schallaufzeichnung im Rundfunk aus. Als Tonträger dachte er sich den Tonfilm, der gerade seine ersten Erfolge feierte. Hans Flesch verglich den Rundfunk mit einer Maschine. Das Hauptmerkmal der Maschine ist die Präzision. Soll aus einer Maschine etwas Künstlerisches herauskommen, so darf diese Haupteigenschaft nicht verletzt werden. Niemals aber kann etwa ein Hörspiel mit der Präzision ausgeführt werden, wie sie die Maschine verlangt. Dies ist möglich, wenn der Film als Mittler eingeschaltet wird, der alle Eventualitäten, alle Störungen, alle Improvisationen ausschließt. Der Film? Das war der Tonfilm nach dem Lichttonverfahren. Eine Erfindung der deutschen Ingenieure Vogt, Engel und Massol. Diese Erfindergemeinschaft gab sich den Namen Triergon. Das heißt, das Werk der drei. Direktor der Triergon Film GmbH war Guido Bagier, Filmregisseur und Kaufmann. Bagier sah im Rundfunk einen zusätzlichen Absatzmarkt für den Triergon-Tonfilm. Mit einem sicheren Gespür für die besonderen Bedürfnisse des Rundfunks stellte er neue, verlockende Möglichkeiten in Aussicht. Man kann gleich den Bildfilm, diese Tonstreifen schneiden, zusammenkleben, umstellen. Man kann schlechte Stellen ausmerzen und durch bessere ersetzen. Der Künstler und der Regisseur sind in der Lage, die Aufnahmen abzuhören, den erzielten Eindruck zu überprüfen, die Aufnahmen zu wiederholen. Fernerhin ist es durch die Verwendung des Tonfilms endlich möglich, bewusst und nicht improvisiert für den Rundfunk zu arbeiten. Es ist nunmehr denkbar, dass ein Tonfilmhörspiel gleichsam organisch und bewusst vorbereitet, aufgenommen, geschnitten und gesendet wird. Soweit Guido Bagier Ende Juni 1928 über die neuen künstlerischen Chancen des Triergon-Tonfilms für den Rundfunk. Anderthalb Jahre später wurden bei der Berliner Funkstunde die ersten Tonfilmhörspiele aufgenommen. Ende 1929 kam Fritz-Walter Bischoff, der Intendant der Schlesischen Funkstunde, nach Berlin, um sein Erfolgshörspiel »Hallo, hier Welle Erdball« für den Tonfilm neu zu inszenieren. Das zweite Tonfilmhörspiel stammt von Walter Ruttmann, der durch seinen 1927 gedrehten Montagefilm »Berlin, die Symphonie einer Großstadt« berühmt geworden war. Für den Triergon-Tonfilm komponierte er im Februar 1930 aus Alltagsgeräuschen das akustische Porträt eines Wochenendes. Titel dieses Films ohne Bilder, wie Kritiker das Werk nannten, Weekend. Aus dem Bericht der Vossischen Zeitung vom 27. April 1930. Im Auftrag der Reichsrundfunkgesellschaft ist ein von Walter Ruttmann geschaffener Tonfilm aufgenommen worden, der Weekend heißt, und versucht, durch Übertragung von Geräuschen und Gesprächsfetzen den Querschnitt eines Großstadttages zu geben. Man hört das Geräusch der Maschinen, das Rasseln der Telefone, Bruchstücke von geschäftlichen Gesprächen. Dann tritt nach hallendem Stundenschlag Ruhe ein. Heitere Gespräche flattern auf, krachend fällt ein Fabriktor ins Schloss, in der leeren Halle dröhnen die Schritte des Wächters, der die verlassene Fabrik kontrolliert. Dann Motorradgeknatter, Autohupen, Tierstimmen, wenige Worte aus der Unterhaltung eines Liebespaares, Abendgeläut, die Ausrufe von Kartenspielern und dann, überleitend zum Morgen, ein lautes Gähnen, das sich in den Ton der Fabriksirene verwandelt, die unerbittlich alle wieder zur Arbeit ruft. Wieder rasseln die Schreibmaschinen, stampfen die Maschinen. Aus dem Triergon-Hörspiel Weekend von Walter Rüttmann die erste Szene, Jazz der Arbeit. Bitte Döner 42 40. Erlkönig. Ich verbitte mir das. Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. Vier mal vier ist... Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend, wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist. Zum Rasen werden. Kollege, kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Achtung. Hallo. Die Uraufführung von Weekend von Walter Rüttmann war am 15. Mai 1930. Eine interne Vorführung anlässlich der Fünfjahresfeier der Reichsrundfunkgesellschaft. Die erste Rundfunkausstrahlung erfolgte am 13. Juni 1930 in der Berliner Funkstunde. Rüttmanns Tonfilmhörspiel war 250 Meter lang und aus 240 einzelnen Aufnahmen zusammenmontiert. Wobei die einzelnen Szenen oder Takes manchmal nur eine Fünftelsekunde lang waren. Die Vision von Guido Bargier von der Triergon-Filmgesellschaft und von Hans Flesch, dem Berliner Funkintendanten, hatte sich erfüllt. Ein Hörspiel so aufzunehmen wie einen Film. Aber dann blieb es bei diesen beiden Tonfilm-Hörspielen von Fritz Walter Bischoff und Walter Rüttmann. Was war passiert? Rüttmanns Hörspiel war zu experimentell, zu avantgardistisch, zu sehr seiner Zeit voraus, als dass Hans Flesch es als Begründung für die Einführung des Tonfilmverfahrens hätte anführen können. Flesch befürwortete derartige Experimente und unterstützte sie, soweit es ging. Er musste sich hässliche Angriffe gefallen lassen, weil er den Rundfunk für die neue Musik etwa eines Hindemith öffnete. Aber er war auch darauf bedacht, dass die Hörspiele der Berliner Funkstunde beim großen Publikum Anklang finden. Dass sie mit derselben Begeisterung aufgenommen werden, wie ein guter Film aufgenommen wird. Hans Flesch im Februar 1931 über Rüttmanns Hörspiel: Das wirkliche Hörspiel, das aus dem Mikrofon und seinen Möglichkeiten herausgeboren ist, das zeigt sich erst in Ansätzen. Wenn ich an den rein akustischen Tonfilm Weekend von Rüttmann erinnere, der nur durch komponierte Geräusche seinen künstlerischen Eindruck erzielen wollte, so scheint mir, als ob hier das Hörspielproblem am radikalsten von der anderen Seite angepackt sei. Am weitesten weg vom Theater, sicherlich. Eine Wirkung auf die Masse wird diese Form nie erzielen. Hinzu kam, dass die anderen Vorteile des Tonfilms für Rundfunk, Tonqualität, lange Spieldauer und beliebige Wiederholbarkeit, durch Verbesserungen bei der Schallplatte wettgemacht wurden. 31. Dezember 1929. Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Rundfunks wird die Schallaufzeichnung als Programmteil etabliert. Hans Flesch präsentiert den Hörern der Berliner Funkstunde einen Rückblick auf Platten, eine akustische Rückschau auf das vergangene Jahr, zusammengestellt aus den Probemitschnitten wichtiger Übertragungen, Reportagen und Hörspiele. Das war der Stand der Diskussion, als Hans Flesch Ende April 1930 ein Rundfunkstück auf Schallplatten ankündigte. Die technischen Möglichkeiten dazu waren vorhanden. Flesch war bereit, sie zu nutzen. Er war nicht der Mann, der sich von als falsch und überholt erkannten Glaubenssätzen aufhalten ließ. Mit bemerkenswerter Konsequenz hielt er an seinen künstlerischen Überzeugungen fest. Am deutlichsten wird das bei seiner Suche nach dem Eigenkunstwerk des Rundfunks, dem Hörspiel. Viele spricht dafür, dass Hans Flesch glaubte, es in Dublins Hörspielfassung von Berlin Alexanderplatz gefunden zu haben. Fleschs Ankündigung, ein Rundfunkstück auf Schallplatten zu produzieren, bedeutete einen bewussten Bruch mit dem Postulat der Gleichzeitigkeit, wie bereits einige Monate vorher die beiden Tonfilmhörspiele von Bischoff und Ruttmann. Aber der Tonfilm war vorerst aus der Diskussion. Flesch favorisierte jetzt die billigeren und einfach zu handhabenden Schallplatten. Sie sollten an Ort und Stelle aufgenommen werden, an Orten also, wo das Mikrofon bisher auch hingekommen war. Aber dieser Originalton sollte nicht mehr den Zufälligkeiten einer Live-Übertragung ausgesetzt sein. Er sollte auf Schallplatte konserviert werden, dem Regisseur verfügbar gemacht werden. Und dieser Regisseur stünde dem Film näher als dem Theater. Einen Tag in Berlin sollte das Stück schildern. Musik aus einem Restaurant und andere Ausschnitte aus dem vielfältigen Geschehen eines einzigen Tages der Großstadt Berlin. Ein Tag in Berlin, das ist aber auch das Thema von Ruttmanns Film Berlin, die Symphonie einer Großstadt. Die akustische Beschreibung eines Tages in Berlin. War das der Hörspielauftrag, den Ruttmann von der Funkstunde erhalten hatte? War Hans Flesch anschließend von Ruttmanns abstraktem Klangbild enttäuscht? Wollte er mit dem angekündigten Rundfunkstück auf Schallplatten diese Idee nochmal, jedoch konkreter und populärer, aufgreifen? Aber wie hätte ein solcher Versuch aussehen können? Etwa wie Alfred Brauns akustische Filme der vorangegangenen Jahre? Eine Minute Straße mit der ganz lauten Musik des Leipziger Platzes. Eine Minute Demonstrationszug. Eine Minute Börse am schwarzen Tag. Eine Minute Maschinensymphonie. Eine Minute Sportplatz. Eine Minute Bahnhofshalle, eine Minute Zug in Fahrt und so weiter. Oder wie jene oft im Programm auftauchenden Sendungen, die auf das Prinzip des wandernden Mikrofons aufgebaut sind. Mit dem Mikro durch Berlin oder Sommernachtsbummel durch die Großstadt. Oder dachte Hans Flesch an das musikalische Bilderbuch einer Stadt von Karl Schuka, das im November 1929 in Breslau uraufgeführt wurde. Mit den Teilen: Erstens die Hauptstraße. Zweitens im Hinterhof. Drittens in der Bar, viertens Familienetablissement in der Vorstadt, fünftens Nocturno im Stadtpark, sechstens Lichtreklame-Song. Oder plante der Intendant der Berliner Funkstunde eine Querschnittssendung oder Hörfolge, wie sie in jenen Jahren Mode waren? Etwa wie die Hörfolge Asphalt von Arno Schirokauer im Dezember 1929 in Leipzig uraufgeführt. Das Stück ist ein Tonfilm der Weltstadt von heute. Die Stimmen von vier Männern und einer Frau bekennen in knappen Sentenzen, Ausrufen, Zuspielen von Frage und Antwort, wendungsreichen Szenen, statistischen Angaben, Kontrasten und Kontroversen, das verwirrende und flirrende Wesen der größten Rasse, die es heute gibt, der Rasse der Weltstädter. Hans Fleschs Rundfunkstück auf Schallplatten ist nie realisiert worden. Wir können daher nur vermuten, wie das Thema »Ein Tag in Berlin« hätte realisiert werden können. Als akustischer Film, mit dem wandernden Mikrofon, als musikalisches Porträt, als Querschnitt oder als Hörfolge. Einen Hinweis haben wir noch. Er führt uns über Bertolt Brecht hin zu Alfred Döblin. Aus Hans Fleschs Ankündigung von einem Tag in Berlin. Man hört Bruchstücke aus einem Untersuchungsausschuss, aus einem großen politischen Prozess und will versuchen, die Verteidiger, Richter und Angeklagten, die dabei mitwirkten, zu gewinnen und sie historisch getreu die Sätze wiederholen zu lassen, die sie an diesem Tage sprachen. Diese Idee erinnert an Bertolt Brechts Vorschläge für den Intendanten des Rundfunks vom 27. Dezember 1927. Brechts Anregung: Sie müssen an wichtige Reichstagssitzungen und vor allem auch an große Prozesse herankommen. Hans Flesch hat immer wieder versucht, Übertragungen von Reichstagssitzungen durchzuführen. Vergebens. Einen aktuell stattfindenden großen politischen Prozess ins Programm zu nehmen, war gewagt. Der Rundfunk wollte sich aus der Parteipolitik heraushalten, gleichzeitig aber auch aktuell sein. Die getreue Nachstellung eines solchen Prozesses war der Versuch, das Unmögliche möglich zu machen. Er musste scheitern. Wer den Rundfunk politisiert, versündigt sich an seinem Geist. Diese Maxime von Hans Bredow, dem Vater des Deutschen Rundfunks, fasst trefflich das Selbstverständnis des Rundfunks der Weimarer Republik zusammen. In Opposition zu dieser Auffassung standen Brechts Vorschläge. Es scheint so, als habe der Berliner Intendant versucht, zwischen beiden Positionen einen Mittelweg zu finden. Brecht fordert Disputationen zwischen bedeutenden Fachleuten. Hans Flesch führt Thesendiskussionen ein. Brecht schlägt wirkliche Interviews anstelle toter Referate vor. Hans Flesch lässt bei wichtigen Zeitereignissen die Beteiligten selbst zu Wort kommen. Brecht regt ein Experimentierstudio an. Flesch richtet es ein. Brecht fordert: Der akustische Roman muss ausprobiert und diese Versuche müssen von mehreren fortgesetzt werden. Dazu dürfen auch weiterhin nur die allerbesten Leute herangezogen werden. Der große Epiker Alfred Döblin wohnt Frankfurter Allee 22, Berlin. Hans Flesch vergibt Aufträge an Georg Kaiser und Alfred Döblin. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Das dritte gescheiterte Hörspielvorhaben der Berliner Funkstunde vom Sommer 1930, das Hörspiel von Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, nach seinem 1929 erschienenen gleichnamigen Roman. Ein Titel, den mein Verleger absolut nicht akzeptieren wollte. Es sei doch einfach eine Bahnstation. Und ich musste als Untertitel dazu setzen, die Geschichte vom Franz Bieberkopf. Mittagszeitung. Gigolo, mein kleiner Gigolo. Mittagszeitung. Meine Damen und Herren, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, Fische, ist doch giftig. Ach so, mein Streichhölzer. Nee, Streichhölzer brauchen Sie nicht verlutschen. Fische sind nah, essen Sie Fische, dann bleiben Sie gesund, schlank und frisch, meine Damen. Gabelstrümpfe, echte Kunstteile. Wir haben hier einen Fischfederhalter. Prima, Jolfeder, anders hier. Ich fahre Jolf. Vielleicht lackiert die Nähe runter. Auf dem Schutzumschlag zur Erstausgabe 1929 von Berlin Alexanderplatz stand diese Zusammenfassung des Romans. Von einem einfachen Mann wird hier erzählt, der in Berlin am Alexanderplatz als Straßenhändler steht. Franz Bieberkopf, gespielt von Heinrich George. Fräulein, Sie hoch mit dem Herrn Gemahl. Juren Sie ja am Aufzutritt, der Jugendliche kostet es schwer. Warum trägt das heute ran? Im Bett schleifen und dann vor ihm trägt Käse, was? Gerade Konvention, geringe Verarbeitung und niedrige Preise, die Merkmale unserer Kosten. Warum trägt der Polizei Käse schleifen? Weil er sie nicht finden kann. Da muss er nicht jeden Schlimmschalter zu kaufen. Und wenn er den gekauft hat, ist er dreckig und er kann den Schlimmschalter immer nicht finden. Das ist Betrug, das verbindet das Volk. Der Mann, den ihr hier sprechen hört, warum hat man früher diesen großen Schlimmschalter nicht geschlagen? Weil man sich jede Müllschippe an den Hals binden wollte. Das will weder Mann noch Frau, das will nicht mal der Teufel, wenn er reden könnte. Ist Franz Bieberkopf. Man soll darüber nicht lachen, meine Herrschaft, man soll nicht darüber lachen, lachen wir nicht. Wer will von dem dunklen Hinterkopf vor jetzt? Ach, Gottes liebe kleine Köpfchen und ihr lieben Herrchen. Er hat ein wildes Leben geführt, Zement- und Transportarbeiter ist er gewesen, dann hat er zum Trinken angefangen. Herrschaften, wer hat heutzutage 30 Morgen seinen Schlitzung zu winnen und gönnt sich nicht lieber die Minute Schlaf? Wir brauchen alle Schlaf, weil wir viele arbeiten müssen und wenig verdienen. Ein solcher Schlitzhalter erleichtert Ihnen den Schlaf. Er ist ins Trinken gekommen, seiner Freundin hat er die Rippen zerschlagen, 4 Jahre hat er wegen Totschlag im Kegel gesessen. Gehen Sie weg vom Damm, gehen Sie weg vom Damm, junger Mann, sonst überfährt Sie ein Auto und wer soll nachher den Müll wegkriegen? Aber im Kegel ist ihm ein Seiten wieder aufgegangen und er hat gesagt, es soll jetzt aus sein mit dem Lupfen und Saufen. Er hat geschworen, anständig zu sein. Darum hört ihr ihn jetzt am Rosenthaler Platz ausrufen und schreien. Sie geben ihr Jelzer Pillesrecht aus. Da haben sie dich erloren im Krokodil gesehen. Vorne ja beteilte Bockwurst, hinten hat Jolli gelegt im Glaskasten. Und die Schokolade haben sie ihm durch die Radioröhre durchgeschoben. Hier bei mir kurven sie herrliche Ware. Herrschaften, Dummi, Gewalt. Ein Stück 20, 53. Der Mann hat vor, anständig zu sein. Da stellt ihm das Leben hinterlistig ein Bein. Mein Buch Berlin-Alexanderplatz. Da geht denn also in dem Buch Berlin-Alexanderplatz Franz Bieberkopf aus dem Gefängnis. Er ist von Natur gut, was man so nennt. Und obendrein ist er ein gebranntes Kind und fürchtet das Feuer. Und wie er in die Welt geht, siehe da, er will anständig sein. Er will die Gesetze dieser Welt, wie er sie sich denkt, ehrlich und treu ausführen. Und es geht nicht. Schlag um Schlag fällt auf ihn nieder und erledigt den Mann. Ich könnte auch sagen, erledigt diese Gedankenposition. Er wird betrogen, er wird in Verbrechen reingezogen. Zuletzt wird ihm seine Braut genommen und auf rohe Weise umgebracht. Ganz aus ist es mit dem Mann Franz Bieberkopf. Das innere Thema also lautet, es heißt opfern, sich selbst zum Opfer bringen. Aber als Franz im Irrenhaus gelandet ist, hat sich dennoch etwas in ihm gewendet. Das Opfer ist lautlos vollzogen. Am Schluss aber erhält er eine sehr klare Belehrung. Man fängt nicht sein Leben mit guten Worten und Vorsätzen an. Mit Erkennen und Verstehen fängt man es an und mit dem richtigen Nebenmann. Ramponiert steht er zuletzt wieder am Alexanderplatz. Das Leben hat ihn mächtig angefasst. Zusammengefallen ist der alte Franz Bieberkopf. Erschlagen hat der strenge Tod den alten Franz Bieberkopf. Und als die Wochen umgegangen, ist ein neuer Bieberkopf in seinem Bett gelegen. Durch Schmerz und Verzweiflung hat er sich durchgeschlagen. Die Augen sind ihm weit aufgegangen. Schwach ist er wieder aufgestanden und ist nach Berlin hineingegangen. Damit ist unsere Geschichte zu Ende. Hört noch das Trommeln! Unglück kommt davon, wenn man allein geht und sich nicht umsieht und nicht die anderen sieht. Es wird überall herum um mich meine Schlacht geschlagen. Passt du nicht auf den Autobus, fährt er dich zu Abelmus. Marschieren, wir ziehen in die Welt. Wach sein, aufgepasst, Tausende gehören zusammen. Wer nicht aufpasst, wird ausgelacht oder zur Strecke gebracht. Es geht in die Freiheit hinein. Berlin, Alexanderplatz, in der Vertonung von Erich Doflein aus dem Jahre 1930. Von einem einfachen Mann wird hier erzählt, der in Berlin. Alexanderplatz. Als Straßenhändler steht hier, man hat vor, anständig zu sein. Reingezogen und zu Schützen muss ihm sein Brot genommen, weise umgebracht. Ganz aus ist es mit dem Mann Franz Bieberkopf. Am Schlusse aber an. Mit Erkennen und Verstehen fängt man es an. Und mit dem richtigen Nebenmann steht er zuletzt an Fürster, am Alexanderplatz, am Alexanderplatz. Das Leben hat ihn mächtig angefasst. Von einem einfachen Mann wird hier erzählt, der in Berlin am Alexanderplatz als Straßenhändler steht. Als Hans Flesch Ende April 1930 das Sommerprogramm der Berliner Funkstunde vorstellte, nannte er für Döblins Alexanderplatz-Hörspiel ein konkretes Sendedatum. Am 30. Mai, Uraufführung Döblins Alexanderplatz. Aber dieser Termin verstrich und am 20. Juli wunderte sich die Rundfunkzeitschrift Funkwoche: Wo bleibt die Bearbeitung von Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz? Die Ursache dafür, dass der ursprüngliche Sendetermin am 30. Mai nicht eingehalten wurde, war aller Wahrscheinlichkeit nach eine Erkrankung Alfred Döblins. Im Juni unterzog er sich einer Operation, die er in den folgenden Wochen in Bad Gastein und in der Steiermark auskurierte. Spätestens am 13. August ist Döblin wieder in Berlin. An jenem Tag diskutiert er am Mikrofon der Berliner Funkstunde mit Friedrich Muckermann über das Thema Kulturbolschewismus. Ein neuer Sendetermin wird festgesetzt, der 30. September 1930, ein Dienstag. Aus der Programmvorschau: Berliner Funkstunde mit Übertragung nach Königsberg zum Ostmarkenrundfunk. 20.35 Uhr, Uraufführung. Die Geschichte vom Franz Bieberkopf. Hörspiel nach dem Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. Regie Alfred Braun. Lange Zeit hatte man angenommen, dass das Alexanderplatz-Hörspiel, wie im Programm ausgedruckt, auch tatsächlich am 30. September 1930 ausgestrahlt worden sei. Erst 1980/81 konnte, aufgrund der Nachforschungen von Heinz Schwitzke, Friedrich Wilhelm Hümmen, Christian Hörburger und Ansgar Diller belegt werden, dass Döblins Hörspiel weder am 30. September 1930 noch überhaupt vor 1933 gesendet worden ist. Was ist darüber hinaus bekannt? Es gibt eine historische Aufnahme, datiert vom 30. September 1930, aus der wir vorhin Auszüge gebracht haben. Im Katalog der Schallaufnahmen der Reichsrundfunk GmbH Ende der 30er Jahre zusammengestellt, trägt diese Aufnahme die Bezeichnung Alfred Döblin, die Geschichte vom Franz Bieberkopf nach dem gleichnamigen Roman. Wir werden später sehen, was es mit dieser Aufnahme auf sich hat. Ferner liegt ein Funktyposkript vor, das als die authentische Fassung des Hörspiels zu gelten hat. Es wurde zuerst 1976 im Reklamverlag unter dem Titel Alfred Döblin, die Geschichte vom Franz Bieberkopf, Hörspiel nach dem Roman Berlin-Alexanderplatz, veröffentlicht. Das Nachwort schrieb Heinz Schwitzke. Schwitzke verglich diesen Text mit dem der Plattenaufnahme und stellte erhebliche Kürzungen fest. Sein Fazit? Mehr als die Hälfte der Striche bezwecken eine Art politische Entschärfung. Und Schwitzke weiter? Eine ungeheuerliche Selbstzensur. Damit war das Stichwort gefallen. Und fortan galt als Ursache für die Nichtsendung von Döblins Hörspiel die Angst der Berliner Funkstunde, politisch anzuecken. Man traute sich nicht. Meint Friedrich Wilhelm Hümmen, und Christian Hörburger spricht von mustergültigem Anschauungsunterricht in Sachen Rundfunkzensur. Aufgrund eigener Forschung und einer Nachprüfung der bisher vorliegenden Fakten werden wir belegen, dass die Verschiebung von Döblins Alexanderplatz-Hörspiel vorwiegend aus künstlerischen Motiven geschah. Die Geschichte des Döblinschen Hörspiels ist eng verbunden mit der Person des Intendanten der Berliner Funkstunde Hans Flesch und dessen Bemühungen, endlich das so heiß ersehnte Eigenkunstwerk des Rundfunks vorzulegen. Dadurch, dass das Hörspiel von Alfred Döblin am 30. September 1930 abgesetzt wurde, wissen wir heute vermutlich wesentlich mehr über seine Geschichte, als wenn es programmgemäß gesendet worden wäre. Die zahlreichen Funkzeitschriften jener Jahre sowie die Rundfunkkritiken in der Tagespresse erlauben eine nahezu lückenlose Ursachenforschung. Das Hörspiel nach Alfred Döblins Buch Berlin-Alexanderplatz leidet aus nicht bekannter Ursache an chronischer Vertagung. So der Vorwärts nach der abgesetzten Uraufführung. Die Deutsche Allgemeine Zeitung weist darauf hin, dass Döblins Hörspiel das einzige der Woche gewesen wäre und meint: Nach so viel Vorberichten eine bittere Enttäuschung. Die Funkzeitschrift Der Deutsche Rundfunk berichtet: Seit einem halben Jahre wird die Hörspielbearbeitung des Alexanderplatz-Romans von Döblin angekündigt. Endlich war es für Montag angesetzt. Das heißt für den 29. September. Dann auf Dienstag verschoben. Also auf den 30. September, dem in allen Programmzeitschriften angegebenen Uraufführungstermin. Schon 8 Tage vor dieser ersten nennenswerten Hörspielveranstaltung in diesem Winter verschwand der Name Alfred Braun aus dem Programm. Und 4 Stunden vor der Aufführung wurde sie abgesagt. Neuerdings wird nun auch noch 3 Wochen hintereinander die Sendung Zeitberichte abgesagt. Die Welt am Montag, Ausgabe vom 6. Oktober 1930, bestätigt diese Angaben. Seit dem Frühjahr wird als großes Ereignis eine Hörspielbearbeitung des Döblinschen Romans Berlin-Alexanderplatz angekündigt. In den letzten Wochen überließ die literarische Abteilung fast die ganze praktische Programmarbeit dem musikalischen Büro, das unermüdlich Konzert auf Konzert folgen ließ. Die Proben für die Döblin-Aufführung nehmen alle Kräfte in Anspruch. Man will sich nicht zersplittern. Endlich wurde die Aufführung, die scheinbar so viel Vorbereitung brauchte, auf Montag angesetzt. Dann wird sie auf Dienstag verschoben. Dann heißt es, nicht Alfred Braun führe die Regie, sondern Max Bing, der sonst mit Recht nur für kleine und kleinste Aufgaben verwendet wird. Anmerkung: Andere Kritiker schätzen Max Bings Regietalent wesentlich höher ein. Und am Dienstagnachmittag wird dem Hörer verkündet, das Hörspiel sei um weitere 3 Wochen verschoben, weil es als Hörfilm laufen soll. Hörspiel Berlin-Alexanderplatz verschoben. Berliner Börsenkurier, 1. Oktober 1930, Abendausgabe. Über die Gründe sprach der Dichter selbst vor dem Mikrofon. Während der Proben hat sich immer deutlicher gezeigt, dass viele Szenen des Stücks im Funkhaus kaum darzustellen sind. Man beschloss deshalb, das Hörspiel als Film aufzunehmen und dabei alle Vorzüge dieser neuen Technik auszunutzen. Die Aufführung wird in 2 bis 3 Wochen stattfinden. Nach Weekend von Ruttmann und Hallo Welle Erdball von Bischoff wäre dies der 3. derartige Hörfilm. Der abgesagte Bieberkopf. Überraschung am Berliner Sender. Der Intendant greift ein, meldet die Berliner Morgenpost vom 1. Oktober. Funkintendant Dr. Flesch hatte nämlich bei der Generalprobe dem Dichter Alfred Döblin nahegelegt, die Aufführung noch verschieben zu lassen, da die Inszenierung noch nicht für den Sender reif sei. Das Stück soll jetzt in mehrwöchiger Arbeit und nochmaliger sorgsamer Durcharbeitung auf Schallplatten oder Tonfilmen aufgenommen und erst in dieser vollkommenen und feststehenden Form über den Sender gegeben werden. Damit hat Flesch einen Weg beschritten, den er schon auf der letzten Programmtagung in Wien angedeutet hatte. Schon dort vertrat er die Ansicht, dass das Hörspiel in der heutigen Form, das heißt als Produkt einer immerhin provisorischen und eiligen Regie, keine Existenzberechtigung mehr habe. Und dass man es mit Hilfe der Schallplatte nach zahlreichen Proben genauso gewissenhaft durchinszenieren müsse wie ein Theaterstück. Dublins Hörspiel wird also frühestens wieder in 4 Wochen auf dem Programm erscheinen und wird dann durch Zusätze des Dichters und durch Freiluftaufnahmen erweitert und abgerundet sein. Aus dem Funkbericht der Germania, Morgenausgabe vom 5. Oktober 1930. Alfred Dublin stand am 30. September selbst vor dem Mikrofon, um die Programmänderung zu rechtfertigen. Sein Hörspiel soll den Ideen des Berliner Intendanten Dr. Flesch vom Eigenkunstwerk im Rundfunk dienstbar gemacht werden. Man will ein Spiel bieten, das nach Aufnahmen auf Platten, ähnlich dem Film, in seinen gelungensten Teilen zusammenmontiert wird und nun die Möglichkeit einer guten Wiederholung bietet. Man könnte in diesem Falle den Hintergrund des Geschehens, den Berliner Alexanderplatz, als Wirklichkeit durch die Platte dem Hörer vermitteln und damit auf kümmerlichen Ersatz verzichten. Und der skeptische Kritiker kann es sich nicht verkneifen, ein qui vivra verra anzufügen. Gegen jegliche Form der Schallaufzeichnung polemisiert in der Zeitung Der Tag vom 5. Oktober der Rundfunkkritiker Otto Kappelmeier. Dublin stotterte etwas über ein Hörspiel und degradierte dabei das Radio zu einem Groschenmusikautomaten. Er mordete das Hörspiel und stellte die Plattensendung gleichwertig neben das Original. Noch nie hat das Radio sich derart herabgewürdigt wie bei dieser Rede. Wir stellen Ihren Thesen gegenüber den einmütigen Willen und das verbriefte Recht aller Rundfunkhörer fest, für die teuersten Rundfunkgebühren Europas zumindest abends Originalsendungen zu verlangen. Nur wenige Kritiker gehen auf die Frage ein, warum Dublins Hörspiel so plötzlich 4 Stunden vor der Aufführung abgesetzt wurde. Lothar Band im Berliner Tageblatt vom 3. Oktober wundert sich: Der Gedanke eines Hörspiels von Schallplatten ist übrigens kein so ganz neuer Gedanke, wie ihn Alfred Dublin darstellen musste. Zu Beginn des Sommers sprach ihn Dr. Flesch bereits einmal aus, nur im Zusammenhang mit einem anderen Spiel, das einen Tag in Berlin schildern sollte, von dem man aber seitdem nichts mehr gehört hat. Dass im letzten Augenblick eine Absage aus dem bekanntgegebenen Grunde notwendig gewesen sein sollte, hat in diesem Zusammenhang gesehen nicht viel Stichhaltiges für sich. Auch die Rundfunkzeitschrift Die Sendung ist skeptisch. Man kann einen Vortrag plötzlich absetzen, nicht aber ein wochenlang vorher angekündigtes und vorbereitetes Werk. Damit gibt man zu, dass etwas nicht in Ordnung ist. Darüber konnten auch Dublins persönliche Erklärungen nicht hinwegtäuschen. Es ist unsere Pflicht, auf dies fatale Mysterium gebührend hinzuweisen. Man fängt nicht sein Leben mit guten Worten und Vorsätzen an. Mit Erkennen und Verstehen fängt man es an. Und mit dem richtigen Nebenmann. Fassen wir zusammen. Am Nachmittag des 30. September 1930, 4 Stunden vor der Uraufführung seines Hörspiels, tritt Alfred Dublin vor das Mikrofon der Berliner Funkstunde. Er könnte wie folgt gesprochen haben. Verehrte Hörer der Berliner Funkstunde, die für heute angekündigte Uraufführung meines Hörspiels, die Geschichte vom Franz Bieberkopf, wird ausfallen. Während der Proben hat sich immer deutlicher gezeigt, dass viele Szenen im Funkhaus kaum darzustellen sind. Gemeinsam mit dem Intendanten der Berliner Funkstunde, Dr. Hans Flesch, wurde beschlossen, das Hörspiel als Film aufzunehmen. Mit dieser neuen Technik können die gelungensten Teile zusammenmontiert werden und man hat zudem die Möglichkeit einer guten Wiederholung. Demnächst werden auch Freiluftaufnahmen vom realen Geschehen am Alexanderplatz mittels Platte oder Film gemacht werden. Dadurch können wir auf den kümmerlichen Ersatz im Funkhaus verzichten. Ich werde mein Hörspiel nochmal sorgsam durcharbeiten und durch einige Zusätze ergänzen. Es wird so dann als Schallplatte oder Tonfilm aufgenommen und in dieser vollkommenen und feststehenden Form gesendet werden. Ich rechne damit, dass dies in 3 bis 4 Wochen der Fall sein wird. All dies gibt jedoch noch keine hinreichende Erklärung für die so plötzliche und kurzfristige Programmänderung. Es muss also noch andere Gründe geben, die dieses fatale Mysterium aufhellen können. Als sich 1980 die Absetzung von Dublins Hörspiel herausstellte, machte der Rundfunkhistoriker Ansgar Diller auf zwei wichtige Dokumente aufmerksam, die im Bundesarchiv Koblenz in der Archivale R55-1277 aufbewahrt werden. Es handelt sich um eine Niederschrift über die Sitzung des Überwachungsausschusses der Funkstunde am 1. Oktober 1930 sowie um die Korrespondenz zu diesem Protokoll. In dieser Sitzung wurde als Punkt 6 auch über die Absetzung von Döblins Hörspiel gesprochen. Dazu muss man wissen, dass diese Überwachungsausschüsse nichts anderes waren als Zensurgremien, in denen das Reich und das jeweilige Land ihren Einfluss geltend machten. Im Berliner Überwachungsausschuss saßen als Vertreter des Reichsinnenministers Ministerialrat Erich Scholz, als Vertreter des Landes Preußen die beiden sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Ernst Heilmann und Oswald Riedel. Punkt 6 der Sitzung des Überwachungsausschusses der Funkstunde vom 1. Oktober 1930. Herr Riedel erkundigt sich, aus welchen Gründen gestern die Aufführung des Hörspiels Die Geschichte des Franz Bieberkopf unterblieben sei. Herr Dr. Flesch erklärte, sie im Einverständnis mit dem Autor Döblin angesichts der jetzigen aufgeregten Zeit verschoben zu haben, um sie später als Hörfilm auf Schallplatten vorzunehmen. Herr Riedel meinte, dass kein Anlass vorliege, die Angstpsychose auch auf den Rundfunk zu übertragen. Demgegenüber halten die Herren Scholz und Heilmann, letzterer jedenfalls für die nächsten 14 Tage, bei der gegenwärtigen ungeklärten politischen Lage eine Zurückhaltung für angebracht. Die jetzige, aufgeregte Zeit? Am 14. September 1930 gibt es Neuwahlen zum Reichstag. Eindeutiger Sieger, die Nationalsozialisten. Statt bisher nur 12 verfügen sie jetzt über 107 Mandate. Sie avancieren zur zweitstärksten Partei. Heinz Schwitzke vermutet, der Deutsche Rundfunk, der es schon unter den alten Gegebenheiten schwer genug gehabt hatte, muss sich in der neuen, radikalisierten Umwelt in einer aussichtslosen Lage gesehen haben. Aber 1930, auch nach diesem Wahlergebnis, hatte der Rundfunk noch einen recht großen Spielraum. Nur zwei Tage nach dem sensationellen Wahlerfolg der Nationalsozialisten übertrug zum Beispiel Alfred Braun die Eröffnung einer neuen Synagoge in Berlin und wird deswegen vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller ausdrücklich gelobt. Die aktuellen Zeitberichte der Funkstunde wurden demgegenüber abgesetzt. Dennoch ist nicht einzusehen, warum den Verantwortlichen der Funkstunde diese politische Situation erst 4 Stunden vor der Uraufführung bewusst geworden sein sollte. Warum schob die Funkstunde nicht einen unverfänglichen Absetzungsgrund vor? Warum schickte sie Alfred Döblin an die Öffentlichkeit, eine ungewöhnliche Maßnahme, die unliebsame Aufmerksamkeit erregen musste? Und warum sollte sich Döblin dazu hergeben, mit inhaltlichen Begründungen eine aus politischer Ängstlichkeit erfolgte Selbstzensur zu kaschieren? Das alles gibt wenig Sinn. Aber Hans Flesch hat unzweifelhaft die jetzige, aufgeregte Zeit als Grund für die Absetzung angeführt. Dies wird nur dann verständlich, wenn man einen Vorfall berücksichtigt, der 6 Tage vor dem angekündigten Alexanderplatz-Hörspiel für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Am 25. September 1930 strahlte die Berliner Funkstunde in ihrem Abendprogramm ein Hörspiel von Erich Ebermeyer aus mit dem Titel »Der Minister ist ermordet«. Eine fiktive Geschichte, die aber für jeden nachvollziehbar den Mord an Walter Rathenau schilderte. Aus der Vorankündigung. Ein Außenminister kehrt von einer politischen Konferenz zurück. Er und seine Umgebung betrachten das, was er dort erreichte, als einen großen Sieg, während die radikalen Parteien darin ein Verbrechen am eigenen Lande erblicken. Es ist daher von einer radikalen Partei die Weisung ergangen, den Minister bei seiner Ankunft zu ermorden. Die Polizei erfährt zwar von diesen Plänen, lässt auch den Zug des Ministers auf einen anderen Bahnhof umleiten, schenkt aber einer auch die Mörder denunzierenden Meldung nicht genügend Beachtung. Der Minister wird feierlich empfangen, er spricht noch die Worte, dass alle seine Liebe seinem Volk gelte, da knallen dicht vor ihm Schüsse und er wird tödlich getroffen. An dieser Stelle wurden im Hörspiel fingierte Rundfunkkonzerte und ebenso fingierte Nachrichten eingeblendet. Achtung, Achtung, hier Berlin, Königs Wusterhausen. Soeben, 20:03 wurde der deutsche Reichsaußenminister nach seiner Rückkehr von Genf beim Verlassen des Bahnhofs Zoo in Berlin von politischen Attentätern ermordet. Das Programm des Abends wird unterbrochen. Auf Wiederhören in 10 Minuten. Hier hat es wohl tatsächlich eine Unterbrechung gegeben. Hörer, die sich verspätet zuschalteten, hielten die Nachricht für echt. Und so verbreitete sich das Gerücht, Außenminister Curtius, zu dem Zeitpunkt tatsächlich im Ausland, sei ermordet worden. Die Deutsche Allgemeine Zeitung hatte sogar schon die schwarz-weiß-rote Umrandung für die Sonderausgabe in Auftrag gegeben. Alfred Braun, hier 1959 am NDR-Mikrofon, erinnert sich an die damalige Aufregung. Allerdings war nicht der bereits 1929 verstorbene Stresemann, sondern Julius Curtius das Opfer dieses Missverständnisses. Ich weiß, dass wir dann ein Hörspiel gemacht haben. Der Minister wird ermordet. Es handelte sich um die Ermordung Rathenaus, nicht wahr? Übrigens ein Beweis dafür, wie unerhört anspringend im Moment ein Hörspiel wirkt, gerade wenn ich auf diesen Namen, auf diese Erinnerung komme, an der Minister wird ermordet. Es hat sich da ergeben, womit man eigentlich, bloß wie, frage ich mich, als Autor im Hörspiel und Regisseur immer rechnen müsste, dass sich Hörer inmitten einer Sendung einschalten. Also alles, was vorher publiziert war über dieses Hörspiel, der Minister wird, ist ermordet, war ganz klar Rathenau und kein anderer. Aber zur gleichen Zeit, während wir es sendeten, war Stresemann bei einer internationalen Verhandlung in Locarno oder irgendwo. Und sehr viele Leute, unglücklicherweise vielleicht an dem Abend mehr als sonst, schalten sich inmitten des Hörspiels ein und hören plötzlich im Hörspiel die dramatischen Personen, also zum Beispiel den Ausrufer einer Abendzeitung, der Minister ist ermordet, der Außenminister ist ermordet. Na, also was sich getan hat bei uns im Rundfunkhaus von Leuten, die geglaubt haben, Stresemann wäre ermordet worden. Die rechten und nationalistischen Zeitungen nahmen diesen Vorfall zum Anlass, um die heftigsten Angriffe gegen die Funkstunde zu richten. Berliner Illustrierte Nachtausgabe. Ein geschmackloses Hetzhörspiel. Berliner Börsenzeitung. Eine groteske Geschmacklosigkeit der Berliner Funkstunde. Der Reichsbote. In einer so aufgeregten Zeit wie der Gegenwart ist eine derartige Erregung der Öffentlichkeit eine unverantwortliche Gewissenlosigkeit. Der Nationalsozialist. Es wird allerhöchste Zeit, dass die Nationalsozialisten im Reich so viel Macht gewinnen, dass der Berliner Rundfunk, der politisch gänzlich verseucht ist, gründlich ausgemistet wird. Die liberale Presse dagegen reduzierte die Aufregung auf ein realistisches Maß. Die Welt am Montag. Die Schreihälse der nationalistischen Presse konstatieren eine allgemeine Panik, einen Putschversuch, eine Anstiftung zur Unruhe und Aufruhr. Ach, sie haben nicht halb so viel Wesens davon gemacht, als seinerzeit Erzberger und Rathenau wirklich umgebracht wurden. Und das Berliner Tageblatt schrieb: Ein fürchterlicher Regieschnitzer ist geschehen. Weiter nichts. Nun, ein wenig mehr war schon passiert. Der allgemeine Aufschrei in der konservativen und rechten Presse beweist, wie sehr Ebermeyers Hörspiel ins Schwarze traf. Und dabei nannte er weder Rathenaus Namen, noch leuchtete er die rechte Szene seiner Mörder aus. Ebermeyer stellte das Menschliche über das Politische und lag damit ganz auf der Linie des Rundfunks der Weimarer Republik. Ebermeyer hatte ein Tendenzstück gegen den politischen Mord geschrieben. Aber allein die Anlehnung an den Rathenau-Mord reichte aus, um das rechte Spektrum in Aufruhr zu versetzen. Es würde zu weit führen, die Ereignisse um dieses Hörspiel in allen Details darzustellen. Erwähnt sei nur der Brief von Reichsinnenminister Dr. Wirth an Hans Bredow, den Rundfunkkommissar des Reichspostministers, vom 27. September 1930, zwei Tage nach Ebermeyers und drei Tage vor Döblins Hörspiel. Reichsinnenminister Wirth schreibt: Ich bitte darauf hinwirken zu wollen, dass die Programmleitung der Funkstunde in so gespannten politischen Zeiten wie den jetzigen Darbietungen solcher Art nicht annimmt. Am 30. September 1930, also an dem Tag, als das Alexanderplatz-Hörspiel aufgeführt werden sollte, leitete Hans Bredow eine Abschrift dieses Schreibens an den Vorstand der Funkstunde weiter. Zur gefälligen Kenntnisnahme. Hat Hans Flesch als Intendant der Funkstunde von dieser Bitte Kenntnis genommen? War er der Meinung, bei Döblins Hörspiel handle es sich um eine Darbietung solcher Art, wie es der Innenminister ausgedrückt hatte? Und hatte Hans Flesch daraufhin nichts Eiligeres zu tun, als das Hörspiel zu verschieben? Es ist in der Tat nicht auszuschließen, dass es so gewesen sein könnte. Aber auch hier bleibt die Frage, warum Alfred Döblin dieses Spiel decken sollte. Die künstlerischen Einwände, die er für die Verschiebung seines Hörspiels anführt, können nicht einfach aus der Luft gegriffen sein. Die jetzige, aufgeregte Zeit. Das kann sich eigentlich nur auf die gereizte Atmosphäre nach dem Ebermeyer-Hörspiel beziehen. Dies kann allerdings nicht der einzige und auch nicht der wichtigste Absetzungsgrund gewesen sein. Hans Flesch selbst gibt die entscheidenden Hinweise. Hatte er am 1. Oktober laut Protokoll im Überwachungsausschuss der Funkstunde erklärt, Döblins Hörspiel angesichts der jetzigen, aufgeregten Zeit verschoben zu haben, so schlägt er am 4. Oktober vor, seinen Standpunkt neu zu formulieren. Ich darf anregen, bei Punkt 6 den zweiten Satz vielleicht wie folgt zu fassen. Herr Dr. Flesch erklärte, dass im Einverständnis mit dem Autor Döblin das Stück umgearbeitet und auf Schallplatten aufgenommen werden sollte. Das Hörspiel gäbe, so wie es von der Regie zusammengestrichen war, insbesondere durch das Fehlen der wichtigen Hiobs-Szenen zu Missverständnissen Anlass. Ein Änderungsvorschlag, dem nach erhalten gebliebenen Dokumenten zumindest von Erich Scholz, dem Vertreter des Innenministeriums im Überwachungsausschuss, bedenkenlos zugestimmt wurde. Als erstes fällt auf, dass Hans Flesch den Hinweis auf die jetzige, aufgeregte Zeit nicht mehr angeführt wissen will. Das bestätigt die Annahme, dass dieses Argument wohl eine Rolle gespielt hat, aber nicht wesentlich für die Verschiebung war. Es gab sicherlich die berechtigte Befürchtung, dass in dem gereizten Klima nach dem Ebermeyer-Hörspiel Döblins Alexanderplatz nicht mehr sachlich gewürdigt werden könne. Vielleicht befürchtete man auch ähnliche Fehlinterpretationen wie die Ministermordgerüchte ein paar Tage zuvor. Es war immerhin das erste Mal, dass der Deutsche Rundfunk mit einem Hörspiel derartige Missverständnisse provoziert hatte. Auf dem Hintergrund dieser Überlegung ließ sich der Sendetermin umso leichter verschieben, als weder Alfred Döblin noch Hans Flesch mit der Inszenierung so ganz einverstanden waren. Das belegt der Hinweis auf die Kürzung von Döblins Manuskript. Das belegt aber auch folgendes interessante Dokument. Am 2. Oktober 1930 schreibt die in Berlin erscheinende Filmtageszeitung Filmkurier über die Absetzung des Alexanderplatz-Hörspiels von Alfred Döblin. Wie Döblins Hörspiel fixiert wird. Wird Film oder Platte verwandt werden? Berlin, 2. Oktober. Funkintendant Dr. Flesch, der das Hörspiel Berlin-Alexanderplatz nach dem Roman von Alfred Döblin als Hörspiel verfilmen will, statt es als Hörspiel direkt zu senden, äußert sich folgendermaßen über seine Intentionen. Ich habe erst neulich in Wien. Neulich in Wien. Das heißt bei der Tagung des Programmrats der Deutschen Rundfunkgesellschaften in Wien am 22. September 1930. Ich habe erst neulich in Wien anlässlich einer Rede erklärt, dass ein Hörspiel ganz anders fixiert werden kann, wenn es verfilmt oder verplattet gesendet wird. Vor der Sendung von Berlin-Alexanderplatz ist es dem Autor und mir besonders klar geworden, dass Spielregie, Tonnuancierung und eine Reihe anderer künstlerischer Faktoren bei einer Fixierung auf Platte oder Film ganz anders durch Abhören und Experimentieren durchgearbeitet werden können als bei dem direkten Senden im Senderaum. Döblins Hörspiel schien uns dabei in der bisher vorliegenden Form noch nicht Mikrofon geeignet. Der Autor wird eine Reihe von Passagen noch einmal umarbeiten. Man hat bereits mit den ersten Experimenten im Aufnahmesaal begonnen, und zwar mit einer Rohaufnahme auf Platte. Und weiter heißt es in dem Artikel des Filmkurier. Dr. Flesch ist sich nämlich noch nicht schlüssig, ob er für die Aufnahme Platte oder Film verwenden will. Dr. Flesch? An sich kommt auch die Platte in Frage, zumal wir jetzt ein Verfahren haben, bei dem der Schnitt wie beim Film gelingt. Sobald die Umarbeitungen vom Autor vorgenommen worden sind, wird mit der Aufnahme begonnen. Soweit der Beitrag des Filmkurier vom 2. Oktober 1930. Die Rohaufnahme auf Platte, die Hans Flesch in diesem Artikel anspricht, ist erhalten geblieben. Es ist das bereits erwähnte und vorgestellte Tondokument Nummer 2016 aus dem Katalog Schallaufnahmen der Reichsrundfunk GmbH von Ende 1929 bis Anfang 1936. Im Jahre 1960 konnte das Deutsche Rundfunkarchiv von einem Berliner Schallplattensammler einen Satz Schallfolien von dieser Aufnahme erwerben. Diese Folien wurden im Rundfunkarchiv unter der Nummer C457 archiviert. Dieses Tondokument kann nach den oben zitierten Ausführungen von Hans Flesch nicht mehr als eine historische Hörspielaufzeichnung angesehen werden, sondern nur als eine Rohfassung, ein Experiment, eine Vorstudie zu einer geplanten, besseren Inszenierung. Trotzdem behält diese Aufnahme ihren historischen Wert. Ja, sie gewinnt durch die korrekte Einordnung überhaupt erst die ihr zukommende Bedeutung zurück. Von einem einfachen Mann wird hier erzählt, der in Berlin am Alexanderplatz als Straßenhändler steht. Mit der Absetzung und Verschiebung von Alfred Döblins Hörspiel Die Geschichte vom Franz Bieberkopf hatte das Streben von Hans Flesch, dem Intendanten der Berliner Funkstunde, nach dem Eigenkunstwerk des Rundfunks einen weiteren Rückschlag erlitten. Wir werden noch sehen, dass sich Hans Flesch nicht damit abfinden wollte und dass er in den folgenden Monaten bemüht war, Döblins Hörspiel doch noch zur Sendung zu bringen. Aufgrund der Quellen sind wir in der Lage, eines der anspruchsvollsten Hörspielvorhaben des Rundfunks der Weimarer Republik mitten im Entstehungsprozess zu analysieren. Dazu liegen vor Alfred Döblins Autorenmanuskript, eine historische Tonaufnahme, die den Zwischenstand der Probenarbeit am 30. September 1930 dokumentiert, sowie eine Reihe von Hinweisen auf jene Einwände von Alfred Döblin und Hans Flesch gegen diese Inszenierung, Einwände, die dann schließlich zur Verschiebung führten. Wir können in dieser Sendung keine Detailanalyse dieses Materials vornehmen. Dennoch sei auf einige wichtige Punkte hingewiesen. Aus dem Vergleich zwischen Döblins Autorenmanuskript und der Schallaufnahme des Probenstandes vom 30. September 1930 lassen sich aufschlussreiche Veränderungen, meist Kürzungen, feststellen. Heinz Schwitzke, der als erster darauf hingewiesen hat, schreibt: Mehr als die Hälfte der Striche bezwecken eine Art politische Entschärfung des Hörspiels. Dies stimmt nicht. Nur einige wenige Sätze lassen sich als Kürzung aus politischer Rücksichtnahme interpretieren. Gekürzt wurde eine ironische Bemerkung von Franz Bieberkopf darüber, dass der Prolet keine Schleifen binden kann. Das ist Betrug, das verbittert das Volk. Es fehlt dann, das stößt Deutschland noch tiefer ins Elend, wo es schon drin ist. Es fehlen Ausrufe der Zeitungsverkäufer am Alexanderplatz, Krisenalarm im Reichstag, zweimal, Sturz der Regierung in Oslo, zweimal, die Lage im Saargebiet verschärft, Zunahme der Arbeitslosigkeit, Sturz der Arbeiterregierung in Oslo. Auch die politische Philosophie von Franz Bieberkopf wurde gestrichen. Die Zeitungshändler, die jen mal auch nicht an. Wenn Menschen so dämlich sind, sich ausbeuten zu lassen, kann ich nicht dafür. Gestrichen wurde auch ein Gespräch, in dem von einem Saisonausverkauf als einer braunen Woche erzählt wird. Gegen Ende des Hörspiels fehlt zweimal der Satz: Die alte Welt muss stürzen, wach auf die Morgenluft. Und während es im Typoskript heißt: Marschieren, marschieren, wir ziehen in den Krieg, heißt es auf der erhaltenen Probeaufnahme: Marschieren, marschieren, wir ziehen in die Welt. Diese Striche sind ein schönes Beispiel für die Selbstzensur des Weimarer Rundfunks, der sich oft päpstlicher als der Papst verhielt. Mit der Absetzung und Verschiebung des Alexanderplatz haben sie jedoch nichts zu tun. Denn aus welchen politischen Gründen sollte die Funkstunde ein politisch entschärftes Hörspiel absetzen? Das gibt keinen Sinn. Dass man die erhalten gebliebene Plattenaufnahme vor 1933 nie gesendet hat, hat ebenfalls nichts damit zu tun, dass man sich nicht getraut hätte. Andere, ähnlich diffizile Hörspiele wurden auch gegeben. Auch technisch gesehen wäre eine Sendung dieser Platten kein Problem gewesen. Zwar gab es wegen des Postulats der Gleichzeitigkeit kaum derartige Versuche, aber immerhin wurde zum Beispiel Anfang 1932 das Bert-Brecht-Hörspiel »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« von Schallplatten gesendet. Keiner der am Döblin-Hörspiel Beteiligten, weder Alfred Döblin noch Hans Flesch, wäre darüber hinaus auf die Idee gekommen, eine Probeaufzeichnung, eine Rohfassung als fertiges Hörspiel auszugeben und zu senden. Deshalb wurde diese Aufnahme nie ins Programm genommen, weil niemand damit zufrieden war und weil man sich auf eine Neuinszenierung geeinigt hatte. Als am 30. September 1930 Alfred Döblins Hörspiel »Die Geschichte« vom Franz Bieberkopf abgesetzt wurde, kommentierte die Programmzeitschrift Funkwoche: Jeder Kenner des Buches muss zugeben, dass eine Umwandlung des breiten Stoffes, der noch besonders breit behandelt ist, zu einem Hörspiel unmöglich erscheint. Und doch scheint man sich bei der Funkstunde erst in letzter Minute dieser Schwierigkeit bewusst geworden zu sein. Das Hörspiel soll nun auf Platten aufgenommen werden und dem Hörer dann vorgestellt werden. Ein Versprechen, das wenig wahrscheinlich klingt, und wir werden uns nicht wundern, wenn es nie eingelöst wird. Sowohl Alfred Döblin als auch die Berliner Funkstunde waren sich des Problems bewusst, die Materialfülle und Komplexität des Romans auf die kleine Form eines Hörspiels zu reduzieren. Döblin stellte sich Hörspiele ebenso als Montage verschiedener Elemente vor, wie er den Roman Berlin-Alexanderplatz komponiert hatte. Es ist mir sicher, dass nur auf ganz freie Weise, unter Benutzung lyrischer und epischer Elemente, auch essayistischer, in Zukunft wirkliche Hörspiele möglich werden, die sich zugleich die anderen Möglichkeiten des Rundfunks, Musik und Geräusche, für ihre Zwecke nutzbar machen. Während Döblin eine komplexe Struktur vorschwebte, dachte man bei der Funkstunde an eine größtmögliche Reduktion dieser Vielfalt. Das belegt der Text, mit dem das Alexanderplatz-Hörspiel angekündigt wurde. Nur eine einzige Rundfunkzeitschrift, nämlich der Frauen- und Jugendfunk als Beilage zu Funk, die Wochenschrift des Funkwesens, Ausgabe 26. September 1930, hat diesen Text veröffentlicht. Er liest sich wie eine Rechtfertigung. Den Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin zu einem Hörspiel zu benutzen, konnte nicht heißen, einfach seinen Inhalt zu erzählen. Die Geschichte des Franz Bieberkopf wurde herausgegriffen und isoliert, wie es auch der Untertitel des Buches angibt. Der geheimnisvolle und sehr lehrreiche Ablauf, auf kurzen Darstellungsraum beschränkt, verlangte eine besondere Verkürzung. Klar und scharf müssen die drei Schicksalsschläge, die den Mann treffen, vorgeführt werden und dann der Zusammenbruch und die Belehrung. Was das Buch füllt, ihm epische Breite gibt, der Alexanderplatz, die vielen Schicksale seiner Menschen, ist hier nur Hintergrund, Kulisse. Die Handlung muss einfach und glatt ohne Episode ablaufen als Fall Franz Bieberkopf. Ohne Episode, das heißt ohne Zwischenhandlung. Und so wurden von der Regie aufgrund dieser Überlegungen jene Szenen gestrichen, in denen mythisch überhöht Bieberkopfs Schicksal mit dem Hiobs in Verbindung gebracht wird. Gerade das Fehlen dieser an drei Stellen des Hörspiels auftretenden Szenen machte für Döblin das Hörspiel missverständlich. Auch weitere Kürzungen, so fiel das Schlachthausmotiv weg, verfolgen dieses Ziel, eine einfache, geradlinige Geschichte zu erhalten. Hier scheint der tiefere Grund für die künstlerischen Differenzen um die Umsetzung des Hörspiels zu liegen. Einerseits Döblin, der an einer Montagestruktur der verschiedenartigsten, gleichberechtigten Elemente festhält, während andererseits die Regie diese Elemente als nicht zur Geschichte des Franz Bieberkopf gehörend ansieht und daher weglässt. Neben der Spielregie hatte Hans Flesch in dem Artikel des Filmkurier als Absetzungsgrund auch noch die Tonnuancierung angeführt. Was kann damit gemeint sein? Aufschluss darüber gibt der 1901 auf Java geborene Schauspieler Gilles van Rappard. Er wurde von Alfred Braun für das Hörspiel entdeckt und hat bei vielen bedeutenden Produktionen mitgewirkt. In die Geschichte von Franz Bieberkopf spielte er einen der beiden Sprecher. Als besonderen Vorfall während der Probenarbeit sind ihm Differenzen der Kollegen und der Regie mit Hans Heinrich von Twardowski in Erinnerung geblieben. Twardowski spielte die Rolle des Reinhold. Twardowski berlinerte wohl wenig überzeugend, was ich nicht beurteilen konnte, weil ich froh war, anständiges Hochdeutsch zu produzieren. Aber die Geschichte wurde ziemlich hochgespielt. Ich sehe noch, wie Döblin und George auf den armen Twardowski, der mir als Reinhold gar nicht schlecht gefiel, fanatisch einredeten, was natürlich wenig einbrachte, denn wer nicht Berliner ist... Naja, unter uns Kollegen galt dann auch die Fehlbesetzung Twardowskis als Begründung für die Absetzung der Produktion. Wird wohl nicht der einzige Grund gewesen sein. Frage, war Alfred Döblin an den Proben beteiligt? Ich glaube, mich sicher zu erinnern, dass er oft bei den Proben dabei war. Ich sehe ihn deutlich vor mir, wie er sich mit den Hauptdarstellern unterhielt. Beschwören kann ich es nach so langer Zeit natürlich nicht mehr. Aber woher sollten mir sonst diese Momentaufnahmen so gegenwärtig sein? Ein zweites Mal nämlich bin ich Alfred Döblin nicht begegnet. Frage, warum wechselte die Regie von Alfred Braun zu Max Bing? Zu diesem Punkt kann ich leider nichts sagen. Wenn ich später einmal auf die Zeit zu sprechen kam, nannte ich immer Alfred Braun als Regisseur, nicht Max Bing. Kann sein, dass Bing sich um das Gerüst der Inszenierung nicht mehr viel gekümmert hat, wie er die Regie übernahm, ich weiß es nicht mehr. Um diesen Regiewechsel hat es in der Literatur einige Spekulationen gegeben. An dieser Stelle sei nachgetragen, dass für das Ebermeyer-Hörspiel »Der Minister ist ermordet« 5 Tage vor der angesetzten Alexanderplatz-Aufführung als Regisseur ebenfalls Alfred Braun angekündigt war. Tatsächlich leitete auch hier Max Bing die Aufführung. Dies bestätigt die Vermutung, dass der Regiewechsel beim Döblin-Hörspiel nicht ursächlich mit diesem zusammenhängt. Dazu Alfred Braun in einem Interview aus dem Jahre 1973. Inszeniert habe ich es, aber weil ich zu irgendeiner Tagung musste, aufgenommen hat es Max Bing. Lassen Sie ihm ruhig den Ruhm, es ist Max Bing gewesen. Als die Geschichte vom Franz Bieberkopf am 30. September 1930 vom Programm abgesetzt wurde, hieß es, mit der Neuinszenierung sei in 3 bis 4 Wochen zu rechnen. Aber nichts passierte. Am 23. Februar 1931, 5 Monate nach der geplatzten Uraufführung, hält Intendant Hans Flesch am Mikrofon der Berliner Funkstunde eine programmatische Rede über die Situation des Hörspiels. Dieses müsse sich einerseits vom Theater freimachen, könne andererseits aber auch von ihm lernen, was die Echtheit der Dichtung und die Präzision der Darstellung angehe. Letztere sei im Rundfunk nur durch den Einsatz der Schallaufzeichnung zu realisieren. Hans Flesch: Ich glaube, dass für die Besonderheiten des Funks das aus dem Mikrofon und seine Notwendigkeiten herausgeborene Hörspiel auch in seiner Entstehung auf das Engste mit der Technik verbunden ist. Ich glaube, es muss als Tonfilm oder als Plattenaufnahme von vornherein hergestellt werden. Und Hans Flesch weiter? Im Oktober vergangenen Jahres hat die Funkstunde den Alexanderplatz von Döblin, ein Hörspiel, das der Autor nach seinem Roman machte, abgesagt. An diesem Stück zeigte sich die Unmöglichkeit des Spiels vor dem Mikrofon am stärksten. Die Ineinanderverflechtung der verschiedensten Szenen auf verschiedensten Schauplätzen war trotz aller Vorbereitung so nicht klar aufeinander abzustimmen, sodass wir uns entschlossen haben, es ganz als Hörfilm aufzunehmen, der im März nach Rückkehr Georges aus Amerika fertiggestellt wird. Diese letzte Formulierung scheint darauf hinzuweisen, dass es bereits in irgendeiner Form Vorbereitungen gegeben hat. Diese Vermutung wird durch zwei Bemerkungen in der Rundfunkzeitschrift Europastunde unterstützt. In der Ausgabe vom 3. April 1931 wird über englische Experimente mit Rundfunkprogrammen auf Tonfilm berichtet. In diesem Zusammenhang heißt es dann: Ein solcher Gedanke wird in Deutschland schon seit Jahren von Dr. Flesch propagiert, der zurzeit ja einen Hörspiel-Tonfilm drehen lässt. Dieser Hinweis kann sich eigentlich nur auf das Alexanderplatz-Hörspiel beziehen, da kein anderes derartiges Vorhaben bekannt ist. In der Ausgabe von Anfang August 1931 berichtet die Europastunde über die Vor- und Nachteile der Schallaufzeichnungsverfahren auf Platte und Tonfilm. Sie berichtet von neuen Versuchen mit dem Tonfilm. Die Reichsrundfunkgesellschaft experimentiert sehr angelegentlich mit dem Tonfilm als Träger der Schallaufzeichnung. Und angelegentlich heißt nachdrücklich eingehend eifrig. Man denkt daran, Sendespiele auf Film aufzunehmen und sie dann die Reihe über die Sender machen zu lassen, bei großem Erfolg auch zu wiederholen. Wenn die Inszenierung nicht nur für eine einmalige Aufführung geschieht, rechtfertigt sich viel intensivere Probenarbeit und Vorbereitung. Man würde langsam ein regelrechtes Repertoire von erfolgreichen Sendungen ansammeln können. Flesch's Vorhaben, den Alexanderplatz auf die Tonspur eines Tonfilms aufzunehmen, war ja keine technische Utopie. Jetzt, Ende 1931, schien man diese Versuche wieder aufgenommen zu haben. Am 30. September 1931, genau ein Jahr war nach der Verschiebung von Döblins Hörspiel vergangen, kommt Hans Flesch erneut auf dieses Vorhaben zu sprechen. Im Abendprogramm der Funkstunde stellt er seine Pläne für den kommenden Winter vor. Er kündigt Hörspiele von Marie-Louise Fleißer, Ernst Gläser und Wolfgang Weihrauch, Hans-Henning Grote und Hermann Kesser an und führt dann weiter aus: Ich glaube, ich kann Ihnen für diesen Winter bestimmt den Hörfilm von Döblin, die Geschichte vom Franz Bieberkopf, versprechen, dessen Aufnahme manche Schwierigkeiten verzögerten. Dies ist der letzte Hinweis auf dieses ehrgeizige und anspruchsvolle Hörspielprojekt, den wir finden konnten. Woran dieses Vorhaben schließlich gescheitert ist, darüber kann mangels Quellen nur spekuliert werden. Ein Grund für die von Hans Flesch angesprochene Verzögerung wird wahrscheinlich bei Döblins Mitarbeit bei der Verfilmung des Alexanderplatz zu suchen sein. Zusammen mit Hans Wilhelm hat er das Drehbuch erarbeitet. Die Uraufführung des Films Berlin-Alexanderplatz fand am 8. Oktober 1931 statt, also 8 Tage nach der oben zitierten Rede von Hans Flesch. Unter der Regie von Phil Jutzi spielte ebenso wie im Hörspiel Heinrich George die Rolle des Franz Bieberkopf. Es kann eigentlich keinen Zweifel mehr darüber geben, dass Hans Flesch wirklich bemüht war, das Alexanderplatz-Hörspiel trotz aller Probleme zu realisieren. Dass dieses Vorhaben gescheitert ist, spricht nicht gegen den Berliner Intendanten und sein Streben nach dem Eigenkunstwerk des Rundfunks. Auch, dass in dieser Sendung 3 Ansätze dazu vorgestellt wurden, die alle nicht umgesetzt werden konnten, darf nicht zu dem Schluss verleiten, Hans Flesch sei ein Mann gewesen, der leichtfertige Versprechen gemacht habe. Sein Fehler war vielleicht, dass er übergenau war, perfektionistisch und sich nicht mit einer Annäherung, einem Zwischenstand, einem Teilerfolg zufrieden geben wollte. Ironie der Geschichte: möglicherweise hat ihn gerade die Technik, auf die er für das Hörspiel so große Hoffnungen gesetzt hatte, bei Döblins Hörspiel im Stich gelassen. Die beiden Tonfilm-Hörspiele Hallo Welle Erdball und Weekend waren Auftragsarbeiten, die von der Schallplattenfirma Tri-Ergon Musik AG ausgeführt wurden. Es war die einzige Firma, die nach dem photoelektrischen Verfahren arbeitete. Die Darbietungen wurden erst auf Tri-Ergon Lichttonfilm aufgenommen und dann in Zeitlupe auf die Wachsplatten übertragen. Für den Rundfunk bedeutete dies eine glückliche Kombination der Schnitt- und Montagemöglichkeiten des Films mit der Tonqualität und Bequemlichkeit der Schallplatte. Es deutet einiges darauf hin, dass auch die Geschichte vom Franz Bieberkopf nach diesem Verfahren bei der Tri-Ergon Musik AG hergestellt werden sollte. Um die Jahreswende 1931-32 stellte Tri-Ergon jedoch den Betrieb ein. Die Firma fand keinen Nachfolger. Von einem einfachen Mann wird hier erzählt, der in Berlin am Alexanderplatz Straßenhändler steht. Nach 1945 ist die Geschichte von Alfred Döblins Hörspiel Die Geschichte vom Franz Bieberkopf aber keineswegs beendet. Die Faszination, die in diesem Stoff liegt, wirkt unvermindert weiter. Einiges spricht dafür, dass der historische Plattensatz mit der Probeaufnahme vom 30. September 1930 in den ersten Nachkriegsjahren gesendet worden ist. Eine unautorisierte Ursendung sozusagen. Gerhard Bienert hat in der Weimarer Republik die Gruppe junger Schauspieler gegründet, aus der häufig Kollegen zu Hörspielproduktionen herangezogen wurden. In dem Alexanderplatz-Hörspiel spielte er die Rolle des Klempner Karl. Aus einem Gespräch mit Gerhard Bienert. Können Sie sich denn daran erinnern, dass das Stück zwar, dass Sie das Stück zwar gespielt haben im Studio, das aber nicht gesendet wurde? Das weiß ich nicht. Ach so, Sendungen waren ja vor allen Dingen da. Ach, das Quatsch, was habe ich geredet von wegen aufheben? Man konnte ja gar keine Sendung aufheben. Ja doch, und das war gerade... Aufzeigen konnte man sie? Ja, das war gerade das Besondere, dass dieses Hörspiel auf Platte aufgenommen wurde. Ah, sehen Sie an. Aber es wurde an dem Abend nicht ausgestrahlt. Ah, es ist später ausgestrahlt worden. Das weiß man nicht. Anscheinend, ja, ja, es ist ausgestrahlt worden, das weiß ich genau. Sie sind sicher, dass es ausgestrahlt wurde? Ja, doch, ja, natürlich. Ich habe es ja auch gehört und dann so weiter. Das war, glaube ich, unbedingt zu wissen. Ich weiß aber nicht, warum Alfred Braun da niedergelegt hat. Vielleicht ist er mit Gorge nicht rausgekommen. Mit Gorge war es schwer rauszukommen, nicht wahr? Und Alfred Braun brachte so einen, in die Sprache einen gewissen Jugendstil rein, so einen merkwürdigen. Also es war komisch. Ich habe es mal gehört, wie gesagt, jetzt aufzeichnen sollen. Schade, schade. Aber ich habe es nicht so für wichtig gehalten. Es ist ja gewesen jetzt, also nach dem Krieg wahrscheinlich war das schon, ja, ja. Nach dem Krieg wieder eine Wiederholung, nach dem Krieg, oder? Es ist eben gewesen. Es ist mal gesendet worden und dafür habe ich noch Geld bekommen, nicht wahr? Ja, das Geld für die Aufnahme, den kriegt man ja am nächsten Tag schon, wenn man will oder so, nicht wahr? Aber wenn es dann gesendet wird, nicht wahr, was also in diesem Fall nochmal wiederholt worden ist, eben jetzt vor 10, 20 Jahren, da kriegt man dann eine 10%, glaube ich, von der Gage, bekam man dafür. Und Sie haben dann 50 Mark bekommen? Ich glaube, ja, 50 Mark. Meine Grundkasse war also 500 Mark für diese paar Proben mit Sendung. Und dann bekam ich dann 50 Mark irgendwie zugeschickt, ja. Auch sein Schauspielerkollege Gilles van Rappard erinnert sich an dieses Honorarangebot von 50 Mark und dass es aus Berlin gekommen sei. Das Honorarangebot bekam ich nicht gleich nach Kriegsende, sondern erst 1951. Von wem, weiß ich nicht mehr. Ich habe von den 50 Mark Gage, mit der ich mich einverstanden erklärt hatte, nie wieder gehört. Dass beide unabhängig voneinander dieses Gagenangebot erwähnen, lässt eine Aufführung in jenen Jahren zumindest wahrscheinlich erscheinen. Aber bei welchem Sender soll dies gewesen sein? Bei einem westdeutschen Sender wohl kaum, da die Platten ja, wie berichtet, erst 1960 aus Privathand zum Rundfunkarchiv gekommen sind. Und wenn diese Sendung bei einem ostdeutschen Sender stattgefunden hätte? Das würde bedeuten, dass es noch einen weiteren Plattenabzug von dieser Aufnahme gibt. Dem steht entgegen, dass bis heute darüber nichts bekannt geworden ist. 1958 unternimmt Wolfgang Weihrauch für den Hessischen Rundfunk den Versuch, nach Döblins Alexanderplatz-Roman eine neue Hörspielfassung herzustellen. Titel dieses Hörspiels, das mit Döblins Hörspiel nichts zu tun hat, Berlin Alexanderplatz. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Alfred Döblin. Funkfassung Wolfgang Weihrauch. Die Erstsendung beim Hessischen Rundfunk war am 29. September 1958. Eine bewusste Anlehnung an das Datum der, wie man damals noch annahm, Uraufführung von Döblins Hörspiel. Unter der Regie von Frenze Roloff spielte in dieser Produktion Walter Richter den Franz Bieberkopf. 1960 konnte dann das Frankfurter Rundfunkarchiv einen Satz Schallfolien von jener historischen Probeaufnahme erwerben. Es wurde ein Tonbandabzug angefertigt, dessen Qualität jedoch eine Sendung nicht zuließ. Daher wurde der Wortlaut der Platten, so Heinz Schwitzke, stenografisch nachgeschrieben und Wolfgang Weihrauch hat sich der Mühe unterzogen, Wort für Wort mit philologischer Akribie zu überprüfen. So entstand eine Textvorlage, die als Döblins Hörspiel ausgegeben wurde, aber alles andere war als dies. Denn neben allen Fehlern und Mängeln der historischen Probeaufnahme kamen durch die Abschrift noch neue hinzu, ein Notbehelf. Dieser Text wurde 1962 von Heinz Schwitzke herausgegeben. Im gleichen Jahr fand, als eine SFB-NDR-Gemeinschaftsproduktion, die Sendung dieses rekonstruierten Textes statt. Am 29. August 1962. Regie führte Hans Lietzau. In der Rolle des Biberkopf war Günter Pfitzmann zu hören. Vermutlich aufgrund derselben behelfsmäßigen Textvorlage wurde ein Jahr später beim Rundfunk der DDR ebenfalls ein Berlin-Alexanderplatz-Hörspiel gesendet. Uraufführung war auf der Berliner Welle am 11. August 1963. Regie Hans Knötsch, als Franz Biberkopf agierte Willi Narloch. Als dann in der Folgezeit vom Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt von der historischen Probeaufnahme eine technisch bessere Kopie hergestellt wurde, ist diese Aufnahme wiederholt als das authentische Alexanderplatz-Hörspiel gesendet worden. Man wird diese Aufnahme auch weiterhin senden können, allerdings mit dem Hinweis, dass es sich um eine Rohaufnahme handelt, um ein erstes Experiment, um eine Vorstudie zu einer besseren Aufführung, zu der es aber nicht kam. Das authentische Alexanderplatz-Hörspiel von Alfred Döblin ist nie produziert worden. Sie hörten Die Suche nach dem Eigenkunstwerk im Rundfunk, eine Hörspielwerkstatt von Jean-Paul Görgen zur Entstehung von Alfred Döblins Alexanderplatz-Hörspiel. Es sprachen Rolf Becker, Gerhard Garbers, Marlene Diekhoff, Angelika Drag-Wedekind und Konrad Kraus. Das Lied Berlin-Alexanderplatz von Erich Doflein sangen Ulf Kenklis, Friedhelm Decker und Christfried Biebrach. Toningenieure Dietmar Fuchs und Günter Beckmann. Technik Ursula Karsten. Realisation Waltraud Heise.